Du schmückst deine Tore mit den Gesichtern von Jünglingen, geköpft von kastrierten Söldnern. Du rufst deinen Kongress der Schmeichler ein und legalisierst deine Morde, deine Embargos. Du schickst deinen Narren entgegen, mein Haus zu klauen, und schickst uns in die Dunkelheit friedlicher Länder. Vertrieben in den Fluss einer langersehnten Landschaft, wir empfangen die verschneuten Furien entfernter Verwandter. Gleichgültige Psalmen beleben deine Ausschweifungen, ein Trauer zu betrunkener Klageweiber. Du überwachst den Wohlstand von Ur und Heben und vernachlässigst den Handel an deinen Mauern. Du beschützt das Launhafte einer geografischen Auferlegung und richtest in deren Schoß deine rebellischen Bestien hin. Doch der Staub, der dich erschafft, stirbt niemals. Er zerfällt nur wie ein schwankender Leichnam. Mit den Gesichtern von Jünglingen, geköpft von kastrierten Söldnern. Du berufst einen Kongress der Schmeichler ein und legalisierst deine Morde, deine Embargos. Du schickst einen Narren, um gegen mein Haus zu klagen. Du schickst uns in die Dunkelheit friedlicher Länder, vertrieben in den Fluss einer lang ersehnten Landschaft. Wir empfangen die verstreuten Furien entfernter Verwandter. Gleichgültige Psalmen beleben deine Ausschweifungen, ein Trauer zu betrunkener Klageweiber. Du überwachst den Wohlstand von Ur und Heben und vernachlässigst den Handel an deinen Mauern. Du beschützt das Launhafte einer geografischen Auferlegung und richtest in deren Schoß deine rebellischen Bestien hin. Doch der Staub, der dich erschafft, stirbt niemals. Er zerfällt nur wie ein schwankender Leichnam.